Kundgabe 4340. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.06.1948. Werdet wie die Kinder. Starker Glaube. Werdet wie die Kinder. Jegliche Selbstüberhebung muss von euch fallen. Demütig wie unmündige Kindlein müsset ihr zu mir kommen, euch mir anvertrauen und von mir führen und belehren lassen. Ihr müsset mir eure Erziehung völlig überlassen, nur immer auf meine Liebe vertrauend und dessen gewiss sein, dass alles recht ist, was ich mit euch geschehen lasse. Weil ich als Vater wohl weiß, wessen ihr benötigt, um das Ziel auf Erden noch zu erreichen. Und so ich Leid und Not über euch kommen lasse, so fasset es nicht auf als ein Zeichen des Zornes, als eine Strafe, die euch treffen soll, weil ihr sündig seid. Glaubet an meine Liebe, die euch nimmermehr leiden lassen will, doch um das Erreichen eurer Reife willen, euch das Leid nicht ersparen kann, weil es ein wirksames Mittel ist, euch wie Kinder in meine Arme flüchten zu lassen und das rechte Verhältnis zu mir herzustellen, das zwischen uns sein muss, wollet ihr selig werden. Darum lehnet euch niemals auf gegen euer Schicksal, ansonsten ihr euch auch auflehnet gegen mich. Seid gewiss, dass ich euch nicht vergesse, dass ich immer, auch im größten Leid, bei euch bin, dass ich euch an der Hand führe und jeder Bitte, jeden Gedankens an mich achte, um euch zu helfen, so ihr glaubt. Werdet wie die Kinder, und so müsset ihr euch auch einen kindlichen Glauben bewahren, der nicht wankend wird, auch wenn weise sein wollende Mitmenschen ihn nicht annehmen wollen. Die Weltweisheit will euch anders belehren. Sie will es euch beweisen, dass euer Denken irrig ist. Denn die Weltweisheit ist unendlich weit von der Wahrheit entfernt, weil sie einen anderen Weg geht, den des Forschens, wo der Weg der Liebe beschritten werden muss. Und so wird man alle geistigen Probleme weltlich zu lösen suchen, alle Glaubenslehren zerpflücken und als haltlos hinstellen wollen. Dann haltet an eurem kindlichen Glauben fest. Lasset euch von dem Gefühl eures Herzens leiten und bleibet mir treu, der ich durch das Herz mit euch spreche und der als Vater seine Kinder wahrlich nicht im Irrtum wandeln lässet, so sie die Wahrheit begehren. Werdet wie die Kinder. Der Glaube ist das Anrecht eines Kindes, das selbst nicht beurteilen kann, weil es nicht fähig ist dazu. Ich aber helfe euch, auch das, was ihr glauben sollt, zu erkennen, aber immer ist Voraussetzung, dass ihr wie Kinder zu mir kommet und euch von mir allein belehren lasset. Dann werde ich euch alles so erklären, dass auch euer Kinderherz es verstehen und annehmen kann, dass ihr überzeugten Glaubens werdet und dass ihr auch feststehet der Weltweisheit gegenüber, so diese euren Glauben erschüttern will. Sehet in mir euren Vater von Ewigkeit, der euch liebt, der euch wie Kinder hütet und nicht will, dass ihr Schaden leidet an eurer Seele. Dann werdet ihr mir auch bedingungslos vertrauen und euch von mir leiten lassen, und euer Weg wird wahrlich der rechte sein. Amen.